Minus X minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wir schreiben das Jahr 69 nach der lesbischen Kosmosrevolution. Im Planquadrat Beta X kreuzt ein Patrouillenraumschiff der lesbischen Weltraumkonföderation. An Bord sind zwei Gefährtinnen des legendären Kampflesbengeschwaders Sappho 4, Captain Klitt und Lieutenant Ovula. Das Raumschiff Delta Venus ist auf der Suche nach sapphischen Sonnensystemen mit neuen lesbischen Lebewesen. Lieutenant Ovula stöbert gerade im Weltraumarchiv und macht eine sensationelle Entdeckung. Captain, Captain, sehen Sie, was ich gefunden habe. Was soll denn das sein? Ein Tonträger aus dem 20. Jahrhundert. Ich glaube, man nannte es ihrer Zeit Kassette. Aus dem 20. Jahrhundert? Können wir das denn abhören? Aber ja, ich werde ihn einfach in den Mega-Akustisator schieben. Und hier ist wieder Ello Radio, das Magazin von Schwulen und Lesben, nicht nur für Schwule und Lesben. Und jetzt ein Tipp für alle Lesben hier in Berlin. Heute am 12. April 1987 findet in der Lesbendisco am Richard-Versager-Platz eine Fete statt. Beginn 22 Uhr. Lieutenant, haben Sie das gehört? Im 20. Jahrhundert gab es also auch schon Lesben. Aber ja, das war noch lange vor der Revolution. Damals gab es sogar noch Heterosexuelle. Lieutenant, Sie scherzen. Aber es würde mich ja doch interessieren, wie diese Lesben wohl damals ausgesehen haben. Meinen Sie, es wäre möglich, unseren Zeitbeamer auf diesen 12. April einzustellen? Und uns dorthin zu beamen? In dieses Berlin? Ich denke schon. Stimulationsfaktor positiv. In unserem Quadranten herrscht sowieso nur lustlose Atmosphäre. Könnte übrigens dringend einen interstellaren Orgasmusaustausch gebrauchen. Aber, Lieutenant, zügeln Sie sich. Sie wissen doch, Offizieren sind nur 3 Stück pro Quadranten gestattet. Wenn Sie das nicht einhalten können, ist das nicht mein Problem. Ich werde mich jedenfalls erstmal für das 20. Jahrhundert umziehen. Vielleicht das Titankostüm? Ein Glück habe ich mir gerade die Kopfhaut grün gefärbt. Was ja eigentlich sehr gewagt ist zum Rest der blauen Haut. Nun, Lieutenant, Ihre Metallspannendauerwelle und den Aluminiumanzug dazu. Das finde ich auch nicht gerade gewöhnlich. Captain, wenn Sie soweit sind, können wir den Zeitbeam jetzt starten. Okay, Lieutenant, dann auf nach Berlin ins Jahr 1987 nach der alten Zeitrechnung. Wir scheinen ja genau richtig gelandet zu sein, Ovula. Gute Arbeit. Schalten Sie nun den Gamma-Decoder zur Analyse ein. Nein, sehen Sie nur. Damals trug man noch eine ganz gewöhnliche Hautfarbe. Und es gab noch keine Colorstrahlen. Wie langweilig. Alles das gleiche Rosa. Können Sie mir sagen, was diese Wellen zu bedeuten haben, die den Frauen aus dem Mund schallen? Nun, damals konnte man noch keine Gedanken lesen und telepathisch kommunizieren. Es gab die Gedanken und diese wurden umgeformt zu Lauten. Man nannte es Sprache. Wie umständlich. Das hatte natürlich zur Folge, dass die ausgeworfenen Laute von den Gedanken abwichen und die Leute nie genau wussten, ob das, was sie hörten, auch mit den Gedanken der anderen übereinstimmte. Sehen Sie nur die dort mit dem schwarzen Fell auf dem Kopf. Meine Güte, man trägt hier tatsächlich noch Naturfell auf dem Kopf. Scheinbar gab es auch nur eine Art, es zu scheren. Jedenfalls, die dort mit der schwarzen Tierhaut um den Leib gewickelt. Sie denkt an Sex, mit der, die neben ihr steht. Sex? Haben Sie den Begriffsidentifikator dabei? Identifizieren Sie Sex. Sex, der, Kurzwort von Sexus, Erotik, Geschlechtlichkeit. Sie meinen... Ich fürchte, schon. Das macht man noch in dieser Zeit. Oh, wir sind ja wirklich in tiefster Steinzeit gelandet. Ich dachte, unser System des interstellaren Orgasmusaustauschs gäbe es schon viel länger. Tja, dieses 1987 scheint primitiver zu sein, als wir dachten, Captain. Doch, sagen Sie mir, Lieutenant, warum denkt diese Frau dort an diesen Sex, aber macht dann nichts mit der Frau neben ihr? Wie ich schon sagte, die Gedanken sind nur durch Laute übertragbar und werden dadurch wohl entstellt oder vielleicht sogar absichtlich verfälscht. Die hier neben uns zum Beispiel denkt gerade, sie würde die mit dem gelben Fell gerne ansprechen, redet aber dann doch mit der mit dem glühenden Stäbchen in der Hand, die sie langweilig findet. Also, Ovula, verstehen Sie diese Frauen hier? Vor allem dort in der Mitte, wo anscheinend der Sammelplatz für die mit motorischen Störungen ist. Captain, ich glaube, das hängt irgendwie mit den Schallwellen, die hier durch den Raum geleitet werden, zusammen. Nicht zu fassen, aber offensichtlich scheint es ganz normal zu sein. Wenn der Anfall wieder vorbei ist, stellen Sie sich einfach wieder zwischen die anderen. Captain, sehen Sie nur, da kommt einer auf uns zu. Oh Gott, Ovula, sie streckt ihren Fühler nach mir aus. Was soll ich denn jetzt tun? Ganz ruhig, Captain. Ihre Gedanken sagen, die sieht eigentlich irgendwie geil aus. Identifizieren Sie geil? Geil. Von wilder Kraft, übermütig, lüstern, geschlechtserregt. Was hat denn nun das wieder zu bedeuten? Da! Sie hat ein Behältnis mit Flüssigkeit in ihrem Fühler und reicht sie mir! Ja, man scheint noch Nahrung zu sich zu nehmen. Das verstehe ich nicht. Was hat diese Flüssignahrung mit dem Sex zu tun, den sie mit mir machen möchte? Offensichtlich gibt es einen Fehler im Kommunikationssystem oder so. Denken und Handeln, wie sie es hier nennen, sind konträr. Die Sprache dient wahrscheinlich zur Chiffrierung der Gedanken. Sie meinen also, dass die Sprache dazu dient, die Gedanken unidentifizierbar zu verschlüsseln? Oh, Lieutenant, ich glaube, ich bekomme wieder meine Schizophrenphase. Beamen Sie uns bloß weg von hier! Weg! Okay, ich programmiere das Planck-Quadrat. Eine Frau wird es... Ovula! Wo um alles im Universum sind wir denn jetzt gelandet? Tja, wo unsere Weltraumlesben gelandet sind, erfahren Sie demnächst auf dieser Welle, wenn es wieder heißt... Raumschiff Delta Venus antwortet nicht.